WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, Freitagnacht, 1 Uhr. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr hört mich gut. Freitagnacht heute, wie immer freitags. Also, ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Ich bin gespannt auf eure Themen und es geht los mit der Michaela und die Michaela ist 44. Guten Morgen, Michaela. Guten Morgen. Hallo, Michaela. Um was geht's bei dir? Ja, ich habe dich in Kölner Treff gesehen wegen aktiver Sterbehilfe. Ja, vorige Woche Freitag. Ja, genau. Und das fand ich halt sehr interessant und wollte wissen, ob du auch aktive Sterbehilfe gut finden würdest, wenn man psychisch krank ist. Oh, das ist ja kompliziert. Das finde ich eine komplizierte Frage. Vielleicht erzählst du zunächst mal, warum dich das interessiert. Bist du selbst betroffen? Ja, ich bin selbst betroffen. Ich habe mich auch schon im Internet mal darüber informiert. Da gibt es wohl irgendwie eine Vereinigung in der Schweiz, wo man halt dann aber auch über eine gewisse Zeit halt begleitet wird, wenn man psychisch krank ist. Und da ich halt schon eigentlich seit über 30 Jahren damit zu kämpfen habe. Welche psychische Erkrankung hast du so lange schon? Ja, also es ist halt eine Borderline-Störung und... Erklärst du den Leuten mal, was eine Borderline-Störung ist? Eine Borderline-Störung ist einfach, wenn man mit sich selbst nicht gut umgeht. Das hat mit vielen Extremen zu tun, mit Selbstverletzungen. Bei mir waren Drogen im Spiel, mit Verschwendung Männern, Verschwendung Geld. Wenn man Verschwendung halt, Männer heißt? Ja, ich habe halt immer Liebe gesucht und mich immer auf Männern eingelassen. Das heißt, du hattest viele Geschlechtspartner? Ja, genau. Wie viele in deinem Leben? Das weiß ich nicht mehr genau. Das so viele? Vielleicht sind bestimmt nicht so viele, wie manche Männer mit angeben würden, aber ich war auch eigentlich nie alleine. Ich habe immer geguckt, dass ich jemanden habe, weil ich auch nie allein sein konnte. Aber dann auf der anderen Seite habe ich denjenigen gar nicht mehr ertragen und dann halt den Sex einfach benutzt, um jemanden zu halten. Und nach einer gewissen Zeit kann ich den Sex nicht mehr ausüben, ich kann das halt nicht. Dann geht irgendwann in der Beziehung Schalter bei mir um und dann kann ich diese Nähe einfach nicht mehr zulassen. Kannst du rekonstruieren, zu wie vielen Männern du eine Beziehung, wenn auch vielleicht nur eine kurze, hattest? Ich hatte 3 Beziehungen, die gingen über 2,5 Jahre. Die erste war halt mit einem Mann, der mich geschlagen und vergewaltigt hat. Das war mit 18, mit dem war ich sehr lange zusammen und habe den Absprung dann ganz schlecht geschafft. Und ich war auch verheiratet mit einem Mann über 5 Jahre, aber dann war auch irgendwann Sex ein Problem und ich habe immer gedacht, es liegt daran, weil ich eigentlich auf Frauen stehe. Aber das habe ich dann auch ausprobiert und habe halt dann auch in der Klinik, wo ich mich habe therapieren lassen wegen Medikamentenabhängigkeit, habe ich mich halt auf eine Frau eingelassen und dachte halt, die versteht dich, weil war auch Missbrauch mit im Spiel, aber sie hat halt auch Sex als Druckausgleich benutzt. Also es ging nicht um die körperliche Liebe, sondern... Im Prinzip genau wie bei dir und da sind wir wieder bei deiner Borderline-Erkrankung. Genau. Borderline-erkrankt, gibt es dazu noch eine andere psychische, das ist schon schlimm genug, aber gibt es dazu noch eine andere Erkrankung, psychische Erkrankung? Ich denke, das reicht. Gibt es da, natürlich. Was im Moment halt sehr stark durchschlägt, sind halt die Depressionen. Das wollte ich gerade sagen. Oftmals ist das kombiniert auch nur mit starken Depressionen. Ja, genau. Ich nehme auch seit über 20 Jahren Antidepressiva. Und du würdest gerne für dich, aufgrund dieser schweren psychischen Belastung oder Erkrankung, würdest du unter Umständen aktive Sterbehilfe in Anspruch nehmen wollen? Ja. Das heißt, du hast überhaupt keine Freude mehr am Leben. Richtig, genau. Das ist mühsam, morgens aufzustehen, seinen Job nachzugehen. So, man sieht dann, ich halte dann um, ich gehe dann auf die Arbeit und mache das und bin dann auch lustig und kann dann auch, das ist wie ein anderer Mensch dann. Ich gehe auf die Arbeit und man sagt doch, boah, du bist so gut drauf, mit dir kann man Lach-Yoga machen und dann gehe ich aus dem Büro raus und dann fällt ein Schalter um und ich frage mich dann wieder, warum machst du das eigentlich alles? Ach, das heißt, arbeiten kannst du noch? Ja. Das funktioniert. Ja, ich versuche immer zu funktionieren und das war auch das, was meine Ärztin halt vor 3 Wochen zu mir sagte. Ach, sie sehen doch gut aus, schade, dass es ihnen nicht gut geht und aber Hauptsache, sie funktionieren. Und das ist eben so der Punkt, ne? Dass, Ich finde, um auf deine Frage jetzt zurückzukommen, ich finde, das ist eine sehr schwierige Fragestellung. Ich glaube sicherlich, dass es psychische Konstellationen gibt, die so aussichtslos sind, also psychische krankheitspathologische Konstellationen, die so aussichtslos sind, dass man sicherlich auch in einem solchen Fall über aktive Sterbehilfe nachdenken könnte. Allerdings weiß ich, wie schwer es ist, allgemeine Kriterien zu formulieren. Und da wäre mir, obwohl ich wirklich nun seit Jahren schon ein Befürworter für den assistierten Suizid bin, hätte ich eine zu große Sorge, dass Missbrauch betrieben wird. So wie ich es mir vorstelle, so wie es auch einen Gesetzesentwurf im Moment gibt von Herrn Lauterbach von der SPD und von dem Vizepräsidenten des Deutschen Bundestages, Herrn Hinze, ist das klar umrissen, welche Krankheiten in welcher finalen Phase betroffen sind. Ja, das ist richtig. Bei den psychischen Erkrankungen bin ich unsicher. Ich sage es mal erstmal so offen. Ich weiß, dass es einen Fall in der Schweiz gab, wo ein Mann das in Anspruch genommen hat. Und ich habe viel darüber gelesen und da schien mir das auch schlüssig und ich konnte es nachvollziehen. Aber allgemein kann ich mich da nicht so positionieren, weil ich unsicher bin. Es ist wahrscheinlich auch ein schwieriges Thema, aber wenn man wirklich über 30 Jahre lang kämpft und ich bin jetzt das erste Mal in meinem Leben auch alleine, so habe meine eigene Wohnung und... Seit wann? Ja, ich war letztes Jahr 8 Monate am Stück krank, war dann in der Klinik, habe dann noch Tagesklinik gemacht und seit Dezember gehe ich arbeiten und habe halt auch aktiv wirklich alles versucht, was die Ärzte mir raten. Aber das heißt, das, was die Ärzte dir raten und die Medikamente? Ja, genau. Wirkt nicht. Nee, ich fühle es nicht. Ich kann es einfach nicht fühlen. Gibt es irgendetwas, wenn auch vielleicht ganz wenig, was dir so ein klein wenig Freude macht, noch? Ja, das sind meine Hunde, das ist das Einzige. Ja, aber das ist doch schon mal eine gute Sache, woran man sich festhalten kann. Wenn man eine gute Beziehung zu Tieren, du hast Hunde, zwei Tiere, also zwei Hunde. Ja, zwei Hunde, genau. Das heißt, da erfährst du doch eine bestimmte Form des Glücks, wenn du mit den Hunden zusammen bist und dich um die Hunde kümmerst. Ja, das auf jeden Fall. Das ist auch das Einzige, warum ich morgens aufstehe oder warum ich noch nebenbei arbeiten gehe, weil meine Große ist halt krank und hatte viele Tierarztkosten. Und ja, aber dafür lohnt es sich doch zu leben, Michaela. Ja, aber ich kann einfach auch keine sozialen Kontakte halten. Ich ertrage die Nähe nicht, ich ertrage andere Menschen nicht. Und soll aktiv sein, aber es ist für mich ein Kampf und es stresst mich. Und ich habe jetzt auch 10 Monate versucht, Kontakte zu halten, mich mit Leuten zu treffen. Es erfüllt mich nicht, es gibt mir nichts. Es ist für mich anstrengend, mich dann mit Menschen zu unterhalten. Aber da muss für dich doch auch dein Alltag in einem Büro sehr anstrengend sein, wo man sehr viel redet. Ja, ist auch. Ich bin auch im Moment jeden Tag, ich bin wie tot. Also ich gehe 6 Stunden arbeiten und ich habe im Gefühl, ich habe einen Marathon hinter mir. Aber immerhin machst du es, Respekt. Ich glaube, dass es langfristig eine gute Therapie für dich ist, das zu machen. Wie lange hattest du vorher nicht gearbeitet? Ich habe die ganze Zeit gearbeitet, immer. Also ich war 2003 mal für 2 Jahre berentet. Da hat sich mein Mann von mir getrennt und da bin ich halt das erste Mal ganz extrem abgestürzt. Und hast du Kinder? Nee. Gibt es noch Verwandte, Eltern? Ja, meine Eltern, wo ich halt, das ist halt auch noch, sie sind aber beide auch nicht mehr fit und haben halt auch viel durch meine psychische Erkrankung mitmachen müssen, aber sie stehen halt immer noch hinter mir. Was ja und auch schön ist, das heißt, du hast da schon nahe Menschen an deiner Seite. Ja, schon. Aber meine Schwester halt hat seit letztem Jahr dann den Kontakt zu mir abgebrochen, weil sie keinen Bock mehr drauf hat. Und das ist das, was für mich im Moment, ja, das macht mich Macht dich zusätzlich fertig und traurig. Ja, ja, sie hatte mir dann letztes Jahr, ich war in der Klinik kurz vor der Entlassung, habe da mit ihr telefoniert und weil ich habe sonst immer den Fehler gemacht, Medikamente genommen und dann wurde halt Magen ausgepumpt und alles. Und letztes Jahr habe ich halt das erste Mal den Schritt gewagt und habe mir selber Hilfe geholt und Ach so, das heißt, du hast schon mehrere Selbsttötungsversuche hinter dir? Ja. Ah. Und dann habe ich aus der Klinik, also meine Schwester hat mich auch nie besucht, also meine Schwester war immer so mein Haltepunkt in meinem Leben, auch ein sehr wichtiger Mensch. Mhm. Und dann habe ich letztes Jahr halt kurz vor meiner Entlassung mit ihr gesprochen und dann hat sie mir halt dann nur gesagt, dass es hier in der Nähe auch, also so jetzt im übertragenen Sinne und schneller jetzt erzählt, dass es halt da Gleise gibt, die ich halt doch nehmen könnte. Das wäre doch ein super Tipp für mich. Und oh, das ist bitter. Damit bin ich nicht zurechtgekommen, habe dann mich zurückgezogen und dann kam sie nur irgendwann zu mir und meinte, haben wir zwei ein Problem? Und dann meinte ich nur, ja, du hast mich damit sehr verletzt. Mhm. Und sie sagte nur, ja, das wäre ihr jetzt scheißegal. Okay, dann bleibt dir gar nichts anderes übrig, als sich da wirklich zurückzuziehen, auch wenn es dir sehr weh tut. Ja, das bleibt aus, weil sie wechselt die Straßenseite, wenn sie mich sieht. Und wenn ihr euch bei euren Eltern trefft, zufällig, wie geht das? Ja, das ist ganz kompliziert. Ich lebe bei meinen Eltern mit im Haus, also sie ist älter als ich. Mhm. Den Kontakt zu meiner Mutter hat sie auch abgebrochen, genauso wie zu mir. Und sie redet nur noch mit meinem Vater und wenn meine Mutter oder ich das Haus betreten, dann ist sie weg. Aber Gott sei Dank hast du einen guten Kontakt zu deinen Eltern. Und du wohnst sogar bei denen im Haus, wie du mir gerade sagst. Nee, meine Schwester wohnt bei denen im Haus. Ach so, die Schwester wohnt. Ich dachte, du wohntest. Ah, nee, ich nicht. Verstehe. Mhm. Michaela, das klingt wirklich sehr, sehr schwierig, deine Situation. Und ich glaube, ich erahne auch, was das für einen Druck auf dich ausübt und wie schmerzhaft seelisch das alles ist. Ja, du bist in langer psychologisch-psychiatrischer Behandlung, warst in Kliniken. Ich möchte eben, dann muss es doch irgendwann mal gut sein, oder? Aber du hast deine Hunde und das ist Freude. Und das ist, finde ich, schon mal ein dickes Argument für das Leben. Und vielleicht werden sich die Zeiten doch noch wieder etwas ändern und du findest noch mehr Lichtblicke in deinem Leben. Da warte ich schon so lange drauf, weil ich diese Leere und diese Kraftlosigkeit einfach habe. Mhm. Michaela, ich möchte trotzdem, auch wenn du schon mit vielen Psychologen in deinem Leben gesprochen hast, dass du mit meiner Psychologin jetzt noch mal ein wenig redest. Ist das okay? Ja, ist in Ordnung. Gut, das ist heute Nacht Magdalena. Mhm. Ich habe dir so die Frage beantwortet, die du gefragt hast. Ja. Die ist relativ offen, weil ich, wie gesagt, eben da auch keine endgültige Meinung zu habe. Mhm. Aber manchmal braucht man ja auch länger, um eine Meinung zu finden. Ja. Ich wünsche dir von Herzen, dass du irgendwie doch noch die Kurve kriegst und dass du wieder mehr Freude am Leben findest. Ich wünsche es dir wirklich von ganzem Herzen. Okay. Liebe Michaela, du legst auf und die Magdalena ruft dich gleich zurück. Alles klar, danke schön. Alles Gute. Ja, tschüss. Tschüss. Hier ist der Martin, der ist 28. Guten Morgen, Martin. Hallo, Domian. Hallo, Martin. Okay. So, jetzt sind wir beide dran. Um was geht's? Wir sind dran. Bei mir geht's darum, ich habe viele Freunde im Alter, wie ich jetzt bin. Ich fühle mich ein Stück weit überholt von den Freunden. Die haben Familie, Kinder. Ja. Ich bin aktuell noch solo unterwegs. Ja. Und es ist halt so, dass die gemeinsamen Treffen werden weniger. Oder es gibt nur Treffen, so Familientreffen oder es gibt so, ich würde es mal Babygespräche nennen. Mhm. Dann fühle ich mich immer ein bisschen außen vor und ich denke, habe ich was verpasst in meinem Leben oder bin ich zu langsam oder habe ich was verpasst? Das ist so das aktuelle Thema. Ich will nicht sagen Torschlusspanik, Aber warte, du siehst es jetzt nicht, aber ich lächle, während du das erzählst. Warum lächelst du? Weil ich dich wirklich aus ganzem Herzen beruhigen möchte. Ich wiederhole mal, du bist 28 Jahre alt. Ja. Und wenn du noch nicht verheiratet bist und noch keine Kinder hast, ist das vollkommen im grünen Bereich. Boah. Vollkommen im grünen Bereich. Du kannst dir locker noch 10 Jahre Zeit lassen. 10 Jahre? Ja, wenn es sich vorher nicht ergibt, dann ergibt es sich halt nicht. Das ist völlig in Ordnung. Es besteht überhaupt kein Zugzwang für dich. Genieße dein Leben, mach das, was du jetzt machst. Du hast nichts verpasst und du bist auch nicht hinten dran. Du bist du und du hast dein Leben. Und das ist wichtig. Ja. Da bin ich total auf deiner Seite, weil man kann es ja nicht erzwingen. Man kann schon Glück erzwingen. Ja, genau. Aber ich bekomme es aktuell in meinem Umfeld halt so sehr mit. Ja. Also die ersten Freunde bekommen Kinder oder sind verheiratet. Ja, ja. Und die Phasen halt dann ist es so, du bist mit den Leuten groß geworden und bist dann irgendwann außen vor einfach nur. Ja. Weil die haben halt ganz andere Themen, über die sich unterhalten oder ganz andere Interessen. Okay, Martin, die verfolgen. Das Problem kenne ich. Das hatte ich ungefähr ein bisschen später, in deinem Alter auch, also war ich ein bisschen älter. Da waren plötzlich auch alle irgendwie verheiratet, bekamen Kinder und ich nicht. Ja. Und ich glaube, dann muss man sich automatisch einfach auch ein bisschen umorientieren und auch noch einen anderen Freundeskreis sich suchen oder nicht einen ganzen anderen Kreis, aber sich andere Leute auch suchen. Weil die Interessen natürlich dann etwas auseinandergehen. Genau. Und da bist du gefragt, da musst du dich halt ein bisschen umorientieren. Du musst ja nicht die alten Leute ganz fallen lassen, um Gottes Willen, aber dass da halt auch noch andere hinzukommen, die so leben wie du. Und auf keinen Fall. Also das heißt, du sagst, ich soll mich also orientieren, den Freundeskreis zu erweitern oder genau, ein bisschen zu verändern, okay. Ein wenig zu verändern, ja. Okay. Wie lebst du denn im Moment? Bist du Single oder hast du eine Beziehung? Ich bin Single. Und wie lange schon? Naja, vor uns, es gab ja dieses Vorgespräch, da habe ich gesagt, seit 4 Jahren, aber aktuell sind es wirklich 5, 6 Jahre, wo ich Single bin. Okay. Aber also ich bereue auch kein Jahr. Ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht. Ja. Hast du auch hast Sex? Vielleicht auch viel mehr Menschen kennengelernt, als man es in der besten Beziehung tun würde. Ja. Also, aber und das ist im Endeffekt, das ist nie die Erfüllung. Weil es ist immer schön, wenn man Freitag, Samstag ist immer alles cool mit Party und so. Und die Woche über bist du sowieso auf Arbeit. Mhm. Und dann kommt aber Sonntagabend. Wer guckt schon alleine Tatort an? Ah ja. Jetzt mal überspitzt gesagt. Wer ist Sonntagabend gern allein daheim? Ja, aber was meinst du, wie viel Pärchen, die in einer öden Beziehung leben, abends gemeinsam Tatort gucken? Damit, mit denen möchte ich auch nicht tauschen. Also es gibt immer das und das. Natürlich gibt es auch verliebte... Das ist ein Gegenargument, ja. Ja, ja. Aber ich meine, du hast ja was aus deiner Zeit gemacht. Du hast Spaß gehabt, du hast Erfahrungen gesammelt, du lebst dein Leben. Das ist doch alles in Ordnung. Und wenn du, was ich, in ein paar Jahren erst in einen festen Beziehungshafen einfährst, ist es doch völlig in Ordnung. 28, wir sagen es nochmal, du bist erst 28. Richtig, ja. Was machst du beruflich? Ich bin bei einem großen Automobilhersteller und bin auch relativ gut abgesichert finanziell, also was das angeht. Ja. Und dort gibt es gar keine Probleme. Ja. Aber wenn du mit so vielen Leuten Kontakt hast, muss es doch für dich auch einfach sein, den Freundeskreis zu erweitern, dass du eben auch Leute hast, die noch nicht in der Familie sich etabliert haben. Das ist gar kein Problem. Problem ist eher, dass ich dann sehr wählerisch bin und dann vorgehalten bekomme von meiner Familie, ja, du bist so wählerisch und deswegen hast du uns halt noch keine Enkelkinder beschert oder weiß der Teufel was. Ja? Ach so, von Seiten deiner Eltern gibt's auch schon Druck, ja, mach mal voran. Ja, also Druck will ich nicht nennen, aber es gibt eine gewisse Erwartungshaltung, sage ich mal. Genau, und die wird ordentlich unterstrichen wahrscheinlich, die Erwartungshaltung. Die wird unterstrichen, aber von mir aktuell nicht erfüllt, ja. Ja, alles im grünen Bereich, Martin. Mach dir keine Sorgen, ich find's super. Ich find's okay. Mach weiter so, es wird sich schon fügen. Ich mach mir bei dir, so ich dich jetzt hier akustisch kennenlerne, gar keine Sorgen, dass es dann irgendwann auch eine andere Zeit gibt. Jetzt ist eben die Zeit so für dich, wie sie ist. Fertig. Also, ich finde es gut, jetzt nochmal die Bestätigung zu bekommen, einfach so weiterzumachen, weil du kannst die Liebe, kannst du einfach nicht erzwingen. Nee. Wenn es wirklich mal so weit sein soll, dann ist es so. Genau. Ja, ganz genau. Also Martin, Alles gut. Genieß das Wochenende. Hab ein schönes Wochenende. Mach ich auf jeden Fall. Und alles Gute. Grundsätzlich. Dankeschön. Dir auch alles Gute. Dankeschön, ja? Martin. Ciao. Tschüss. 1:20 Uhr. Anna ist hier. Anna ist 23. Guten Morgen, Anna. Guten Morgen. Hallo, Anna. Um was geht es bei Hallo, dir? Hallo, Domian. Ich spreche jetzt stellvertretend für Anna, weil sie sich jetzt gerade nicht so traut, ihre Geschichte zu erzählen. Du bist eine Freundin? Ich bin ihre Freundin, genau. Und ich kann das aber auch, weil ich weiß über alles Bescheid. Und ihr fällt das ein bisschen schwer, weil das gerade erst ein paar, halbe Stunde, Stunde her ist. Du bist mit Anna zusammen in einem Zimmer? Ja, genau, wir sitzen nebeneinander. Okay, dann erzähl mal das, was Anna passiert ist. Also was passiert ist, ist, sie ist seit 5 Jahren in einer Beziehung und wir kennen uns auch schon länger. Und ihr Freund hat in diesen 5 Jahren halt mehrfach Kontakt zu anderen Frauen gehabt und auch jetzt nicht nur Kontakt, den sie hatte, also den, die hatten jetzt nur geschrieben, telefoniert, sondern auch getroffen und auch sexuell. Also die haben auch da sowas gehabt. Und das hat, ist halt alles darauf hinausgelaufen, dass er sich vorgestellt hat, mit diesen Frauen Geld zu verdienen oder von den Frauen irgendwie Geld abzuluxen sozusagen. Moment, und dass die Frauen ihm Geld geben, wenn... Nee, verstehe ich nicht. Wie meinst du mit dem Geld? Ja, dass die Frauen halt irgendwie Geld anschaffen, um ihm das zu geben. Dass er halt finanzielle Vorteile aus diesen Frauen zieht. Ach so, er benutzt die Frauen als Prostituierte. Ja, sozusagen. Das heißt, er hat mit diesen Frauen was gehabt und er stiftet die Frauen an, für ihn anschaffen zu gehen? Ja, so ungefähr. Also das halt alles hintenrum, dass meine Freundin das nicht mitbekommen hat und jetzt aber dem langsam auf die Schliche gekommen ist, weil sie halt ein bisschen spioniert hat. Und er hat das auch jetzt vor 1 oder 2 Tagen zugegeben, teilweise, beziehungsweise das, was sie da auch schon selber rausgefunden hatte. Und sie weiß, also die haben sich jetzt noch nicht richtig getrennt. Er weiß auch, sie weiß nicht genau, was sie machen soll. Und ja, das ist halt eine blöde Situation. Jetzt vor einer Stunde oder so haben die sich gesehen und deswegen ist das jetzt gerade nochmal alles so raus oder hochgekommen. Ich verstehe. Liebe Gesprächspartnerin, wenn du jetzt Anna wärst und Anna hört uns ja wahrscheinlich auch zu, finde ich, dass der Fall, ohne jetzt nur noch weiter erstmal zu fragen, aber sowas von sonnenklar ist, dass sie diesen Typ in den Wind schießen muss. Ja, das ist auch eigentlich klar. Nur ihr persönlich hat er halt nie was, was Schlechtes angetan. Das reicht ja schon, dass sie so zu hintergehen. Aber einerseits war er jetzt auch so ehrlich und hat das alles zugegeben und ihm tut das wohl angeblich auch leid. Ich weiß halt nicht, das ist ein totaler Vertrauensbruch, ist auch schwierig und sie weiß einfach nicht, was sie jetzt machen soll. Also für jeden Außenstehenden ist es klar, den in den Sinn zu schießen, aber... Besteht denn die Möglichkeit, vielleicht doch mit Anna mal ein paar Worte persönlich zu sprechen? So schlimm ist es ja nicht. Wo wir jetzt schon hier so intim über sie reden, wäre es doch am schönsten, wenn ich mit ihr reden könnte. Ja, eigentlich schon. Ich versuch's mal. Ich reiche dich mal weiter. Mhm. Hallo. Hallo, jetzt habe ich die Anna. Hallo, Domian. Ja, hallo, Anna. Super, dass du persönlich rankommst. Dann kann man ja besser und persönlicher sprechen auch miteinander. Hör mal, das ist ja eine Geschichte, die ich gerade gehört habe. Du warst mit dem Typ 5 Jahre zusammen. Mhm. Und dann ist so etwas Schlimmes rausgekommen. Ja, das Problem an der Sache ist, dass das wohl schon also von Anfang an so geht. Und zwar. Bist du jetzt Anna oder die Freundin? Nee, ich bin Anna. Du bist Anna, ja. Mit der Stimme komme ich nicht so klar. Okay. Nee, das Problem ist echt, dass das schon von Anfang an so ging, dass ich schon ganz am Anfang unserer Beziehung das Gefühl hatte, dass da irgendwas nicht stimmt und dass er da irgendwie immer sich, dass er anderweitig schreibt und telefoniert und habe mir dann aber halt nichts dabei gedacht. Und das Problem ist jetzt, ich habe ihn vor 2 Jahren sozusagen im Flagranti erwischt. Da ist er mir, da ist er mit einem Mädchen fremdgegangen und dann habe ich das auch irgendwie abends über die Schwester erfahren und habe den dann aus dem Hotel abgeholt mit dem Mädchen. Also der war mit dem Mädchen da. In ein Hotel gegangen. Mhm. Mhm, richtig. Und da habe ich den dann aus dem Hotel abgeholt und habe dann hinterher war ich so traurig darüber, weil ich halt gedacht habe, ich reiche ihm nicht, dass er mir deshalb fremdgegangen ist. Mhm. Und das ging mir jetzt die ganzen 2 Jahre, lag mir das irgendwie so auf der Brust und ich habe immer gedacht, was habe ich denn falsch gemacht? dass er mir da fremd geht. Und jetzt, wo ich weiß, dass er das eigentlich, also dass er das nicht gemacht hat, weil er Interesse an den Frauen hatte, sondern weil er die sozusagen ausnehmen wollte, was ja schon schlimm genug ist, aber was irgendwie mich nicht mehr so kränkt. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt doof anhöre, wenn ich das sage, aber ja, irgendwie aber tut mir das jetzt nicht mehr so weh. Ja, ich finde, es sollte dir trotzdem sehr wehtun. Denn er hat ja mit diesen Frauen, du weißt ja gar nicht genau, wie viele es sind, ne? Nee, nicht unbedingt. Also ich würde sagen 5 bis 7. So, das ist ja schon eine Hammerzahl. Er hat ja mit den Frauen auch Sex gehabt. Und er hat hat keinen Sex gehabt? Ja, doch, er wird wohl mit denen geschlafen haben, bin klar. Bin ich ziemlich sicher. Oder davon gehe ich aus. So, das ist ja schon ein Hammerbetrug dir gegenüber. Und dann stiftet er die Frauen zur Prostitution an. Da sind wir ja schon im kriminellen Bereich. Ja, wir sind gerade, uns ist gerade auch der, dafür gibt es ja irgendwie auch einen Namen, dieser Loverboys oder irgendwie so, da gibt es ja in Thailand auch ganz viele, die ich weiß nicht, also so als ob er, er erzählt den Frauen halt, dass er die liebt und so hat er es mir erklärt. Er hätte versucht, dass sie sich in ihn verlieben und dass sie das dann für ihn gerne machen. Das heißt, so der agiert quasi wie ein Zuhälter. Ja, im Prinzip schon. Nur, dass er die halt nicht zwingt und auch nicht dazu drängt, sondern also darauf hofft, dass sie es von alleine dann machen. Das weißt du ja alles gar nicht. Sagt er. Wie ist denn eigentlich das Ganze aufgeflogen? Richtig aufgeflogen ist das, weil ich sein Handy genommen habe und in seinem Handy ein Foto gefunden habe, was er selber geschossen hat, gerade beim Geschlechtsverkehr ist. Also ich habe ihn auf dem Foto erkennen können, weil seine Hand zu sehen war und seine Unterwäsche daneben lag und das Mädchen war von hinten auf dem Foto. Aber mich wundert, dass er dann dir gegenüber so offen war und hat sogar diese Prostitutionsgeschichte gestanden. Wie kommt das? Weil ich zu viel wusste. Also ich habe eins dann zusammengezählt und habe zu ihm gesagt, ich glaube, ich weiß, in welchem Milieu du tätig bist, was du da machst. Und er hat halt gesagt, er wäre nicht in einem Milieu tätig, sondern er hätte das als kleine Person einfach versucht zu machen. Also ich muss dazu sagen, dass irgendwie sein Freundeskreis jetzt auch nicht gerade der Beste ist. Mhm. Und ich glaube, dass er da einfach irgendwie punkten wollte und deswegen auch dieses Foto entstanden ist, weil das Foto sieht nicht aus, als ob er das für seinen Eigengebrauch genutzt hätte. Anna, wenn ich du wäre, es wäre alles kaputt. Alles. Der Typ hat dich so hintergangen. Der Typ macht richtig üble Sachen. Das kommt auch noch hinzu. Er hat dich hintergangen und er macht grundsätzlich sehr üble Sachen. Und durch Zufall bist du ihm auf die Schliche gekommen. Das hätte ja alles noch so weitergehen können. Was bleibt denn da an Vertrauen übrig? Mehr Vertrauen Mehr Vertrauen kann man nicht zerstören. Mehr geht nicht. Was zögerst du noch? Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das wirklich Liebe ist oder. Also es ist auch keine Gewohnheit. Ich vermisse den einfach dann auch, wenn der nicht da ist. Und dann ist das Kind ja auch noch da und ich will irgendwie. Moment, ihr habt ja noch ein Kind zusammen? Ja, nicht zusammen, aber wir sind 5 Jahre zusammen und mein Sohn ist 6. Ach so, okay, aber er ist nicht der Vater. Nein, nicht der leibliche Vater. Der Vater, der Junge, das Kind hat sich. Ist es ein Junge? Ja, ist ein Junge. Ja, der Junge hat sich gewöhnt an ihn. So meinst du das? Okay. Der Junge wird sich auch wieder entwöhnen. Das darf kein Argument sein. Da habe ich aber jetzt auch noch das Problem, dass der Vater von meinem Kind selber sich die ganzen Jahre gekümmert hat. Also wir haben das so patchworkmäßig alles voll gut hinbekommen. Und der Vater hat jetzt, also der leibliche Vater hat seit einem halben Jahr gar keinen Kontakt mehr zu unserem Sohn, weil der eine neue Freundin hat und meint, er müsste jetzt den Kontakt abbrechen. Der hat mir eine ganz üble Nachricht geschrieben, dass ich dem Kind ausrichten soll. Er hätte psychische Probleme und er würde sich jetzt nicht mehr um ihn kümmern können. Das hat ich meinem Kind natürlich nicht gesagt. Okay, das ist alles schwierig und alles dramatisch. Aber das hat jetzt nichts mit dem, letztendlich nichts mit der Tatsache zu tun, dass er dein Vertrauen komplett pulverisiert hat. Komplett. Ja, nur habe ich jetzt aber auch dann gar nichts mehr. Für den Kleinen ist ja wie sein leiblicher Vater jetzt schon weg. Ja, aber Anna, du kannst doch nicht nur, weil du da irgendwie was aufrechterhalten willst, mit einem Typ zusammen sein, dem du eigentlich gar nicht mehr vertraust. Glaubst du, das wird auf Dauer funktionieren? Glaubst du nicht, dass man das wieder aufbauen kann? Nein. Also ich könnte es nicht. Wie willst du dem denn noch über den Weg trauen? Was müsste der alles anstellen, um das alles wieder gut zu machen? Ja. Ach, persönlich. Ja. Nachdem das dann alles so aufgeflogen ist, wie hat er sich denn gerechtfertigt? Ja, er meint, er wird das zutiefst bereuen, er wird das auch nicht machen wollen, er hätte in dem Million nichts zu suchen und er will jetzt einen neuen Anfang und ehrlich sein. Und er würde sich wünschen, dass ich ihm die Chance gebe. Und ich habe das halt jetzt auch so offen stehen lassen, deswegen wir haben uns gerade... Aber du hast ihm ja schon mal damals eine Chance gegeben, nach dem ersten Mal. Richtig. So, und dann hat er das ja nicht nur einmal gemacht, sondern mehrfach und plus diese Prostitutionsgeschichte. Also... Ja, ich kann dir da gar nicht mehr zu sagen, Anna. Ich kann dir nur sagen, ich kann dir nicht sagen, was du machen sollst, aber ich kann dir sagen, wenn ich mich in dich hineinversetze, wäre ich zutiefst verletzt und sauer und empört. Ja, das bin ich auch. Ja. Und bei mir hätte der Typ keine Chance mehr. Ich könnte dem nicht in die Augen gucken und ich würde immer denken, der führt irgendwas im Schilde, irgendwas macht er jetzt, hat er jetzt wieder im Hinterkopf. Aber das musst du natürlich, das ist ja dein Leben und dein Ding, das musst du für dich entscheiden. Aber ich kann es dir nur so als Außenstehender, deshalb hast du ja wahrscheinlich auch angerufen, ich kann es dir als Außenstehender nur so sagen. Ich habe ja eigentlich schon damit gerechnet, dass mir, weil grundsätzlich kann das einfach keiner nachvollziehen und ich habe schon damit gerechnet, dass du sagen wirst, ja. Ich nur schick dir den in die Wüste. Ja. Ich glaube, wir haben alles so ausgetauscht, was wir im Rahmen dieses Gesprächs besprechen können, Anna. Jetzt musst du in dich gehen und gucken, wie du dich dann final entscheidest. Okay, vielen Dank. Ich wünsche dir auf jeden Fall für dein Leben und für das Leben deines Kindes eine gute Entscheidung und dann auch wieder ein schöneres und ruhigeres Leben. Dankeschön. Alles Liebe. Alles Gute. Tschüss. Tschüss, ciao. Wir haben 1.31 Uhr, ihr Lieben. Nächste Woche ist ja auch wieder Thema angesagt, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Und das Thema nächste Woche heißt Verbrechen. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die schon einmal Opfer eines Verbrechens waren, zum Beispiel eines Überfalls, einer Vergewaltigung, einer Gewalttat, eines Betruges. Und ich möchte natürlich auch sehr gerne mit Leuten sprechen, die schon ein Verbrechen begangen haben. Also das Thema nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt Verbrechen. Ihr könnt euch wie immer per Mail anmelden, domian@wdr.de oder nächste Woche dann vor der Sendung am Mittwoch ab 0 Uhr anrufen oder natürlich dann auch während der Sendung. Verbrechen, Thema nächste Woche von Mittwoch auf Donnerstag. Heute und jetzt sind wir frei in der Themenwahl. Das heißt, ihr gebt das Thema vor. Hier ist Monika und Monika ist 65. Guten Morgen. Monika, hallo. Hallo, Domian. Hörst du mich gut? Schön, dich zu hören. Ja. Und Domian, ganz großes Kompliment für dich. Du machst es super. Dankeschön. Also wirklich, ich bin begeistert. Aber deine Stimme... Ich weiß, es ist auch nicht immer so einfach für dich. Ja. Jeden Tag die Probleme dieser Leute und so weiter. Aber deine Stimme klingt ganz traurig. Ja, ich bin auch traurig. Was ist passiert, Monika? Wie gesagt, meine Mutter ist letztes Jahr gestorben. Voriges Jahr? Letztes Jahr, ja. Dieses Jahr? Wann ist sie gestorben? Letztes Jahr im August. Ja. Okay, sie durfte 97 Jahre werden. Mhm. Ist natürlich ein tolles Alter. Mhm. Aber man weiß ja, wenn jemand stirbt, egal wie alt. Ne? Ja, du hast deine Mutter verloren und dann ist das Alter erstmal auch nicht so wichtig. Ich habe sie 15 Jahre gepflegt. War sie schwer krank? Ja, nee, ja, am Ende dann ja, aber anfangs nicht so. Mein Vater ist 2000 gestorben und es war natürlich für meine Mutter ein wahnsinniger Schlag. Ne? Mhm. Aber... Was hatte denn deine Mutter zum Schluss für eine Erkrankung? Oder war es Altersschwäche? Nee, da kam dann so ein bisschen Demenz auch dazu. Ne? Mhm. Also, da gibt es auch ganz lustige Begebenheiten. Ich erzähle es gerade mal. Mhm. Also, sie war die letzten 5 Monate war sie im Heim, weil es ging nicht mehr anders. Ne? Mhm. Und dann hat sie mir immer erzählt, ja du, ich spreche morgens, also ich bin Schwäbin, ne? Aber ja, ich weiß. Dann hat sie immer gesagt, du, ich schwätze morgens immer mit dem lieben Gott. Ne? Mhm. Und dann habe ich jetzt auch gesagt, ja, und was schwätzt ihr denn noch miteinander? Und dann hat sie gesagt, ja, mit dem miteinander tanzen und das ist ganz lustig und so, ne? Mhm. Und dann irgendwann habe ich mal dann zu ihr gesagt, ja, und wenn du mit dem lieben Gott sprichst, wie schwätzt du denn dann auch, ne? Dann hat sie gesagt, ha, das ist Gustäfli. Das hab ich jetzt nicht verstanden, Monika. Sag's mal ein bisschen auf Hochdeutsch. Ich habe die Pointe jetzt nicht verstanden. Ach so. Ja, ich fragte sie dann, und wenn du mit dem lieben Gott sprichst, mhm. Wie sprichst du ihn denn an? Ja. Ne? Und dann hat sie gesagt, ha, das ist das Gustäfli. Ich habe es immer nicht verstanden. Das Gustäfli. Kusserschle? Gustäfli, also Gustav. Ach, Gustav. Gustav, ach so. Und dann Gustäfli, ne? Und dann hat sie gesagt, ha, das ist Gustäfli. Warum, ne? Warum Gustav? Warum heißt der liebe Gott Gustav? Ja, ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, das ist meine Frage. Wie kam meine Mutter auf den Namen Gustäfli? Gibt es irgendeinen aus der fernen Vergangenheit, einen netten Verwandten vielleicht? Nee, überhaupt nicht. Nee. Hast du nicht gefragt, warum? Nee, überhaupt nicht. Nee. Das ist ja lustig. Der liebe Gott heißt Gustav. Und dann fragte ich sie, also wie gesagt, sie sprach immer vom Gustäfli. Hm. Ne? Und dann sagte ich dann zu ihr, ja du, und was hat Gustäfli heute gesagt? Na, dann sagte sie, ha du, dem ging's halt nicht so gut. Aha. Der hat Zoff gehabt mit seinem Alter. Können Sie das so verstehen? Ja, also es geht ihm heute nicht so gut. Er hat Zoff gehabt mit seinem... Ja, mit genau. Und dann habe ich gesagt, aber Mutti, der liebe Gott hat doch gar keine alte Kette. Genau, der ist, na, ja, er ja, ist ja, ja der Boss. Ja, genau. Und dann sagt es sie nur, ach so. Ja. Also sie lebt die ganze in ihrer Welt, ne? Ja, irgendwie, aber, ne? Aber manchmal hat man den Eindruck, wenn jemand sehr in der Demenz ist, dass er in einer fast in glücklichen Welt... In einer anderen Welt. Ja, lebt, und fast zufrieden ist und die Welt schlüssig für ihn ist. Man weiß es nicht, ob es wirklich so ist, aber man hat den Eindruck. Ja, ja. Weil, auf jeden Fall. Du sprichst so liebevoll von deiner Mutter. Ich gehe davon aus, dass du sie sehr gern gemocht hast. Sehr enge Verbindung. Ja, wir hatten eine sehr enge Verbindung, ja. Und jetzt ist die Traurigkeit. Extrem eng. Jetzt ist die Traurigkeit. Deshalb komme ich da auch nicht drüber hinweg. Mhm. Und das ist halt, wie gesagt, ich habe ganz viele liebe Freunde. Mhm. Ich habe auch Geschwister. Ja. Aber ich möchte die nicht sehr damit belasten. Oder belästigen. Genau. Ja, verstehe. Das heißt, du bist ganz alleine mit dir und deiner Trauer und deiner Traurigkeit. Ja, ja. Mhm. Du hast auch keinen Partner. Nee, habe ich nicht. Mhm. Habe ich nicht. Hast du mit niemandem in der letzten Zeit über dein Traurigsein gesprochen? Doch, ich gehe auch in eine Trauergruppe. Und wie ist das da? Ja, das. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Am Ende ist man doch alleine. Am Ende ist jeder mit seiner Trauer alleine, ja. Genau. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass dir so das Argument entgegenschlägt von den anderen oder vielleicht so ein Satz zumindest. Naja, sie hatte ja auch schon ein stolzes Alter. Eben, genau, aber, das ist der Punkt. Aber ich kann dich das so ist von, genau der Punkt, ja, den ich immer wieder höre. Ja, aber den darf man dir nicht sagen, weil das hat überhaupt nichts mit dem Alter zu tun. Natürlich hat sie im Alter gar nichts. Nein, zu tun. Du hast deine Mutter verloren. Eben. Und eben, die ist jetzt eben nicht mehr da. Das kann man, darf man von außen als Trost gar nicht sagen. Aber was ich dir gerne sagen möchte, Monika, ist: Ich habe volles Verständnis, dass du traurig bist, dass deine Mama nicht mehr da ist. Ja. Aber ich finde, dass du ein ganz großes Glück im Leben hattest, dass du so viele Jahrzehnte deine Mama um dich haben durftest. Ja, weiß ich schon. Viele Menschen verlieren ihre Eltern sehr früh. Und du durftest sie so lange begleiten in ihrem Leben. Ja. Und so wie ich das jetzt höre, hast du alles richtig gemacht. Du hast dich um deine Mutter gekümmert. Das hat sie mitbekommen. Und sie wird darüber sehr glücklich gewesen sein, dass ihre Tochter sich so um sie kümmert. Das sind alles schöne und tröstliche Sachen, finde ich. Und vielleicht kann man dann auch eher einen Frieden mit allem schließen, wenn man einfach sich bewusst macht, dass man auch dankbar sein sollte für... Du Domian, ich höre dich jetzt gerade ganz schlecht. Hörst du mich jetzt gar nicht mehr? Ich höre dich gerade ganz schlecht. Ach, ich weiß nicht, das warum. Ist aber dumm. Ich höre dich wunderbar. Du bist für mich ganz klar. Bin ich jetzt weg? Nee, aber ich höre dich ganz, ganz schlecht. Ach, ich habe gerade gesagt, dass es vielleicht wirklich hilfreich ist, wenn du dir das so überlegst, dass du die Trauer vielleicht umbaust in eine Dankbarkeit, dass du so lange mit deiner Mutter zusammen sein konntest. Mhm. Verstehst du mich wieder jetzt? Ja. Besser. Ja. Das heißt, ich meine, sie ist im August erst gestorben, das ist ja auch noch sehr frisch. Dass du jetzt auch noch viel traurig sein kannst und solltest, das ist auch normal. Ja. Aber es ist ein Glück, dass du sie hattest so lange. Ja, ich weiß. Und trotzdem, ja. Ja. Also, Domian, ganz lieben Dank. Ich habe noch eine Frage. Nee, ich danke dir. Ich habe noch eine Frage an dich. Ja. Du kennst deine Mama ja sehr gut. Ja. Was würde deine Mama, wenn sie jetzt hier säße, was würde sie dir zum Trost sagen? Die würde sagen, weißt, sie hat mich immer Engele genannt. Mhm. Engele. Mhm. Ich war ihr Engele. Mhm. Und sie hätte sagen zu mir, Engele, sei nicht traurig. Siehst du? Das würde deine Mama sagen. Ja. Und Engele. Engele. Weil ich war ihr Engele. Ja. Ich war ihr alles. Weißt du, und dann glaube ich nämlich auch, wenn die erste schwere Trauer überwunden ist, dann musst du dir diesen Satz immer wieder vor Augen halten, dass deine Mama nicht würde wollen, dass du so traurig bist. Ja, das weiß ich. Du musst dann irgendwann auch wieder nach vorne ins Leben gucken. Die Traurigkeit bleibt da, das ist völlig klar. Denk immer an die Mama, wie sie da oben sitzt und Engel zu dir sagt. Ja. Liebe Monika, ich will dich nicht einfach jetzt so verabschieden. Wir rufen dich jetzt nochmal an. Das heißt, die Magdalena ruft dich nochmal an. Dann könnt ihr beiden Frauen auch nochmal ein paar Worte reden, okay? Okay. Ich wünsche dir viel Kraft für die nächste Zeit. Ja, danke. Und gut, dass du dich so lange um deine Mama gekümmert hast. Ja, danke. Du legst auf und wir melden uns gleich. Ja, okay. Tschüss. Tschüss. Hier ist Elvir. Stimmt das? Elvir? Ja, stimmt. Elvir. Hallo, Domian. 40 Jahre, guten Morgen. Morgen, grüß dich. Lieber Elvir, um was geht's? Erstens, ich gucke dir zu schon seit ungefähr 17, 18 Jahren ungefähr. Mhm. Und das ist mein erster Anruf. Ich habe nicht verstanden, das ist? Das ist mein erster Anruf. Dein erster Anruf, ja. Ja, in all den Jahren. In all den Jahren. Ja. Ja, und warum rufst du an, Elvia? Es geht um Folgendes. Ich bin jetzt mittlerweile 40 und ich habe ganz nette Nachbarn und ich habe einen lieben Hund und gehe ab und zu mit ihm spazieren. Und mittlerweile geht darum, dass Mädchen von dem Nachbarn ab und zu mal auch mit mir spazieren. Und bisher war das immer nur Laufen und Spazieren, aber... Ich glaube, sie will mehr. Du glaubst, sie will mehr? Ja. Wie alt? Ab und zu mal Küsschen und sie wird 17. Sie wird 17, ja. 17 wird sie? Mhm. Ja. Naja, ist also haarscharf im Alter. Wäre es ja vertretbar, obwohl der Altersunterschied schon recht groß ist. Ja, hast du mir auch gesagt. Ich habe es also offen gesagt. Also es ist ein liebes, nettes Mädchen, sie sieht super gut aus und wir haben darüber gesprochen. Ich habe gesagt, Mädel, ich bin viel zu alt für dich, aber... Gefällt sie dir? Also sie gefällt dir schon? Ja, wir gefallen uns, glaube ich, gegenseitig. Das heißt, unter Umständen könntest du dich auch in sie verlieben? Ich glaube, das ist schon geschehen. Das ist schon geschehen. Ich habe irgendwo noch eine moralische Grenze, wo ich mich selber grenze und... ich denke, ich muss wirklich sehr gut überlegen, was ich tue oder was ich nicht tue. Mhm. Ist sie denn gerade erst 17 geworden oder ist sie schon kurz davor, 18 zu werden? Die läuft auf die 18 zu, ja. Elvi, das ist eine schwere Frage. Das ist jetzt so ein Altersunterschied, der ist zwar schon erheblich, aber ich finde, das ist nicht so ein Altersunterschied, dass man jetzt sagen würde, das geht nicht. Nein, da gebe ich dir auch recht. Das ist aber nur so, das ist, dass sie mein Nachbar ist. Mhm. Ja, das ist das Einzige, was mich so ein bisschen zermürbt, weil ich kenne ihn schon seit ein paar Jahren und ich habe das Gefühl, dass ich mir Rücken springe und das was? Das du? Dass ich mir Rücken springe. Also ich weiß nicht. Es gefällt mir das Gefühl überhaupt nicht. Ich verstehe nicht, dass sie dir in den Rücken springt? Nein, ich habe das Gefühl, dass ich dem Nachbarn in dem dass du dich schlecht gegenüber dem Nachbarn dann verhältst. Richtig. Ja, eben, genau das, ja. Mhm. Von wem ging das denn zunächst aus, diese Annäherung? Von ihr. Von ihr, ja. Wie ist dein Verhältnis zum Nachbarn? Super gut. Also wir fahren auch Partys ab und zu mal und ja. Also das sind Nachbarn, also eine Frau und ein Mann, eine Familie. Richtig, ja. Also ich habe ein Haus und die haben ein Haus nebeneinander und es läuft alles bestens da. Und entweder kommen die bei uns oder wir bei denen und dann Party ich halt so halt nebeneinander. Wenn es auf eine Liebelei, auf eine Affäre hinauslaufen sollte, dann würde ich an der Stelle die Finger davon lassen, weil es alles verkompliziert. Auch das nachbarschaftliche Verhältnis. Es ist noch gar nicht gelaufen. Bitte? Es ist noch gar nicht eben, gelaufen. Genau. Insofern ist die Zeit gut, jetzt noch darüber nachzudenken, wie man sich verhält. Und deswegen rufe ich an. Solltest du allerdings das Gefühl haben, dass du jetzt, dass da die große Liebe am Entstehen ist? Nein, ich denke nicht. Okay, dann lass die Finger davon. Wenn das so ist, dann lass die Finger davon. Ich denke nicht. Mich würde jetzt nur überzeugen, wenn es wirklich volle Kanne eingeschlagen hätte und wirklich. Nein, von mir aus ist ein super, super nettes Mädchen, aber ich weiß nicht, ob ich genügen würde über die Zeit. Ich meine, ich bin zwar, egal ob ich für mein Alter sportlich bin oder wenn ich gut verhalte oder was auch immer was, aber irgendwann mal geht er offen aus. Ja, nee, wenn das so ist, wie du es jetzt gesagt hast, dann würde ich mich an deiner Stelle bremsen. Auch wenn die Verlockung vielleicht groß ist, aber das würde ich nicht machen. Okay, all das, was du jetzt gerade gesagt hast, bestätigt meine Gedanken. Ah ja, sehr gut. Ja, das hört sich gut an. Ja, aber es ist gut, dass du das jetzt alles noch überlegst, bevor etwas geschehen ist, weißt du? Nein, die Nachbarn sind mir wert, weil die sind nette Menschen und, auch das Mädel, ich hab's überlegt, die soll jetzt mal lieber jemanden suchen, wo sie. Ja, genau. Ihr könnt freundlich miteinander umgehen. Genau. Nein, das ist mir nicht. Sehr gut, mein Lieber, Problem gelöst. Ja, danke. Nicht gelöst, aber da sind wir uns ja einig zumindest. Nee, es hat mich beschäftigt wirklich die ganze Zeit und ich habe mir gedacht, okay, ich versuche es jetzt einfach mal und. Ja, es hat sich gelohnt. Sehr gut, das freut mich sehr. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe, Elfie. Danke dir und weiter so. Dankeschön, tschüss. Alles Gute, ciao. Dankeschön, ciao. Und hier ist Mara. Mara ist 25. Guten Morgen, Mara. Ja, morgen. Morgen, Mara. Um was geht's bei dir? Es geht um meinen Ex-Freund, der gewalttätig war in der Beziehung. Und jetzt endlich ausgezogen ist aus unserer gemeinsamen Wohnung, mich aber jetzt immer noch erpresst. Ach du lieber Gott, wie lange wart ihr zusammen? 2,5 Jahre nur. Und er erpresst dich jetzt immer noch? Ja, genau. Mit was? Er ist aus der Wohnung ausgezogen, Gott sei Dank, und hat aber quasi seinen ganzen Kram da gelassen. Alles, seine Möbel, seine privaten Dinge. Und er hat, als wir schon getrennt waren, kam mir wirklich ein. Ich bin auch sehr naiv, muss ich sagen. Der ist den ganzen Tag gekommen und hat Sachen von meinen Freunden, meiner Familie gefragt. Also richtig fies so, dass ich quasi schlecht über die antworte. Auch über meine Eltern. Moment mal. So ganz perfekt. Sprichst du mit der Freisprechanlage? Nee, eigentlich sprichst du mit dem Handy. Direkt. Okay. Ich habe gerade verstanden, dass da noch ganz viele Sachen von ihm in deiner Wohnung stehen. Das ist deine Wohnung, die gehört dir. Es ist Genau, ich bin der Hauptmieter und er war der Untermieter. Wir haben 2 Jahre da zusammen gewohnt. Okay, und warum hat er seine Sachen nicht rausgeholt? Weil er das Geld vertrunken hat für den Transporter. Ach so. Er hatte sich das angespart und hatte dann wohl, ging es ihm nicht gut ein Wochenende und hat das dann vertrunken. Und, das ist ja irre. Und wo wohnt er überhaupt jetzt? Er wohnt jetzt bei einem Freund in der WG. Und ist jetzt quasi schön in ein fertig gemachtes Zimmer gezogen. Ihm geht's da gut. Mhm. Er zahlt nicht mehr viel und hat mich jetzt mit dem ganzen Mist allein gelassen. Ah. Mit dem Renovieren. Er hat auch keine Kaution damals gezahlt, weil er meinte, wenn wir mal ausziehen, dann zahle ich dir die Hälfte von dem, was du nicht wiederbekommst. Und ja, es war eben mein Freund. Ich habe gedacht, komm, dann machst du jetzt keinen Vertrag. Mhm. Ja, klar. Ja, was hast du denn jetzt mit den ganzen Sachen gemacht, die in deiner Wohnung stehen von ihm? Ich habe den Müll, soweit ich es als Müll identifiziert habe, weggeworfen komplett, ihn leergeräumt, die Wohnung. Und dann sind noch seine kompletten Möbel da, haben ihn auch mehrmals angerufen und gesagt, hör mal, ich habe die Wohnung selber gekündigt, ich würde gerne im Dezember ausziehen, du musst deine Möbel holen, sonst kommen die auf den Sperrmüll eben. Mhm. Und dann hat er gesagt, ja, ich habe aber immer noch deine Sprachnachrichten, wo du über deine Eltern schlecht redest, wo du über Freunde teilweise nicht so gut redest. Ah. Und wenn du mich jetzt zwingst, das abzuholen, bevor ich es kann, schicke ich die rund, da habe ich kein Problem mit. Er hat mir auch den Schlüssel noch nicht wiedergegeben und er meinte, du weißt, ich habe den Schlüssel noch, ich kann auch nachts vorbeikommen und das willst du wahrscheinlich nicht und hat mir auch gedroht, mir da was anzutun. Und traust du ihm das auch zu, dass er dir was antäte? Ja, wenn er wirklich, er ist so ein Choleriker, also der war, als ich ihn kennengelernt habe, der liebste Mensch der Welt. Und als wir dann zusammengezogen sind, habe ich so langsam gemerkt, dass er cholerische Anfälle hat. Es fing damit an, dass er Sachen rumgeworfen hat, Sachen kaputt gemacht hat, später auch mir gegenüber gewalttätig war und danach quasi Nervenzusammenbruch hatte. Ja, er hat dich öfter entschuldigt hat tausendmal. Ja. Ja, also er hat mich nie so geschlagen, dass man es sieht. Er hat mich vielleicht zweimal so im Gesicht getroffen, dass ich einen blauen Fleck im Gesicht hatte. Okay, aber da ist eine Veranlagung bei ihm zu solchen Ausschweifungen. Die ist da. Ja, das sind so richtig cholerische Anfälle. Mara, jetzt aber zu dem, wo er dich mit erpresst. Was hast du denn da Schlechtes zum Beispiel über deine Eltern gesagt? Ja, also er meinte, meine Mutter, die ist mit ihrem neuen Mann ins Ausland gezogen, nach Italien. Und er meinte, ja, du findest das doch selber nicht gut, dass deine Mutter nicht mehr für dich und deine Schwester da ist und ihren neuen Mann vorzieht. Und ja, habe ich gesagt, ja, das stimmt und das finde ich auch nicht gut. Aber ich weiß, dass meine Mutter, wenn die das erfahren würde, so darunter leiden würde, weil die selber wirklich oft darunter leidet, dass sie nicht mehr bei uns ist, nicht mehr für uns da sein kann. Okay, hat er das aufgenommen? Er kam zu mir und hat das quasi so verpackt, wie komm, wir reden mal über alles. Und hat dann so mir solche Fragen gestellt wie, du hast doch deine Mutter, das findest du doch blöd von der, oder dein Vater, das findest du doch blöd von dem. Und ich muss dich unterbrechen, sonst wird es nicht so klar. Hat er das gemacht, als ihr schon in der Krise wart? Ja, als wir schon getrennt waren am Anfang. Also war das ganz perfide? Bitte? Also ich habe gedacht, wir können freundschaftlich das irgendwie regeln. Und dann hat er das quasi aufgenommen. Also ganz perfide. Das hat er sich schon so überlegt, ich nehme das jetzt auf, vielleicht kann ich sie da irgendwann mit erpressen. Genau. Und er hat mir gesagt, er löscht das, sobald alles so geregelt ist, wie er es gerne hätte mit der Wohnung. Wie hätte er es denn gerne? Also so, dass er nicht an der Kaution beteiligt ist, dass er nicht mit renovieren muss, weil die muss natürlich renoviert übergeben werden. Und dass er sich die Möbel holen kann, sobald er da mal Geld für einen Transporter hat, wann auch immer das sein soll. Ja, aber du musst ja im Dezember raus aus der Wohnung. Ja, genau. Und dann hat er gesagt, ja, vielleicht schafft er es Ende November und wenn nicht, dann eben Anfang Dezember. Wo ich zu jemand hier Anfang Dezember, wohnen da hoffentlich schon neue Leute drin. Ne? Jetzt sitzt du in der Falle. Ja, genau. Und ich würde das Zeug einfach auf den Sperrmüll werfen. Aber auf der einen Seite hat er die Sprachmemos und auf der anderen Seite sind die Sachen auch von seinen Eltern, die schon tot sind beide. Und die haben für ihn ja wohl auch meiner Meinung nach einen gewissen Wert. Und ich bin nicht so, dass ich das dann einfach wegwerfen kann. Also sowas kann ich dann einfach nicht. Okay, da könntest du mal klar ein Ultimatum setzen. Bis dann und da, bis zu diesem Punkt musst du das holen, weil die sonst von dem Vermieter geleert wird, die Wohnung. Außerdem kann man die Wohnung nicht renovieren, wenn da noch viel Zeug drin steht. Aber das Problem ist ja jetzt, sind ja die Sprachaufnahmen. Genau. Es geht jetzt um deinen Vater, es geht um deine Mutter. Ja. Geht es auch noch um Freunde? Ja, es geht auch um Freunde. Er hat über zum Beispiel von einem guten Freund einen toten Vater gelästert, richtig, und hat dann quasi mich so lange genervt, bis ich gesagt habe, ja, hast du recht, und hat aber nur die Stellen aufgenommen, die ihm dann natürlich was bringen. Also, woher weißt du das? Hast du dir das schon mal angehört, dieses Er hat mir vorgespielt, ja. Ach so. Und dann habe ich ihn darum gebeten, das zu löschen, weil das ja auch kindisch meiner Meinung nach ist. Mhm. Und er ist ja nun mal ein Untermieter bei mir gewesen und da gelten ja für mich die normalen Regeln wie in einem Mietvertrag. Und na, ich würde mich von so einem Typ nicht erpressen lassen. Mhm. Ich würde an deiner Stelle die Flucht nach vorn begehen. Mhm. Und die Leute, die zur Sprache kommen, also dieser Freund, deine Mutter zum Beispiel. Mhm. Ich würde es denen beichten und die vorwarnen. Es könnte sein, dass da etwas kommt. Ja. Und das würde ich ihm dann, das solltest du ihm dann auch sagen. Pass mal auf, du kannst mich gar nicht erpressen. Ich habe denen das längst erzählt, dass was du mit mir gemacht hast und dass ich da schlecht über dich gesprochen habe. Ich glaube, dann bist du befreit. Wenn du deiner Mutter also, dass er nichts mehr gegen mich hat. Ja, genau. Wenn du deiner Mutter das richtig erklärst, wird sie dir verzeihen, bin ich sicher. Mhm. Und der Typ, wo es um den toten Vater geht, wenn du dem das auch erklärst, dass er das so zusammengeschnitten hat, wird er das auch verzeihen. Und dein Ex hat nichts mehr gegen dich in der Hand. Und dann sagst du ihm, so, pass auf, ich will bis dann und dann, kümmere dich drum, müssen die Sachen raus. Sonst, obwohl das Sachen von deinen Eltern sind, kommen die auf den Müll. Gib ihm eine faire Zeit, dass er das organisieren kann. Das muss ja nicht gleich morgen, übermorgen sein. Und dann ist die Sache geregelt. Okay. Sich erpressen lassen ist immer das Allerschlimmste. Ja, das stimmt schon. Es wäre wirklich schön, wenn er nicht mehr gegen mich in der Hand hätte. Ja, also aber ich so bin glaube auch ich. Froh, wenn ich abschließen kann. Ja, und, ja. Nun bleibt aber noch ein Problem, das Problem der eventuell körperlichen Gewalt. Ja, also ich würde ihm im Moment zutrauen, wenn er wirklich so einen richtig schlimmen cholerischen Anfall hat. Und sonst würde ich ihm eigentlich nicht mehr zutrauen im normalen Zustand vom Kopf her, weil er selber weiß, dass er sich damit ja selber schaden würde. Weil wenn er mir irgendwas tut, könnte ich zur Polizei gehen, wenn es das ist. Also könnte es sein, dass er einen cholerischen Anfall bekommt, wenn du ihm sagst, du kannst mich gar nicht mehr erpressen, ich habe dir das schon alle erzählt? Ja, das könnte schon sein, ja. Wenn ich ihm jetzt gegenüberstehen würde, wenn es am Telefon wäre, dann wäre es wieder vergessen in einer halben Stunde. Das ist danach auch vorbei. Das sind wirklich so richtig cholerische Anfälle. Der ist ein aggressiver Typ, so denkt man nicht. Aber das sind einfach diese Wutanfälle. Und die sind aber auch dann wieder vorbei. Und danach kommt es dann eher so, dass er dann ziemlich traurig ist auch darüber, wie er drauf ist. Er geht keinem Beruf nach im Moment? Doch, er macht eine Ausbildung im Moment. Gut, ein bisschen verdient man da ja auch. Ja. Und irgendeinen ollen Transporter zu mieten, müsste dann ja auch möglich sein. Ja. Also wenn man das will, kriegt man das schon irgendwie geregelt, mit wenig eigentlich Geld auch. Eigentlich schon. Ja, eigentlich schon, ja. Also er sucht auch Ausreden. Ich weiß nicht, warum er das nicht will, alles, weil er will, ich kann mir nicht vorstellen, dass er mich zurück will, deswegen weiß ich nicht, warum er da so Ausflüchte sucht die ganze Zeit. Warum hast du dich nicht früher von dem getrennt? Er hat jedes Mal, wenn was passiert ist, danach wirklich Weinanfälle bekommen, sich tausendmal entschuldigt, gesagt, es kommt nie mehr vor und dann auch so Sachen gesagt wie, ja, meine Eltern sind schon tot, ich will dich nicht lange verlieren. Mhm. Und ich habe dann gedacht, ja, der Arme, das wird nicht mehr passieren und er tut mir leid. Dann ist vielleicht 3 Monate vorbeigegangen und dann war es noch schlimmer als vorher. Mhm. Aber ich habe immer auch irgendwie an ihn geglaubt und wollte ihn nicht hängen lassen. Und ich weiß jetzt auch, dass das falsch war und dass mir es hoffentlich nicht nochmal passiert, dass ich stark genug bin. Aber das war ein bisschen wie eine psychische Abhängigkeit. Ja, er war schlimm zu mir und hat danach zu mir gesagt, es tut mir so leid, komm doch, ich tröste dich. Und immer wieder dasselbe. Genau, es war wirklich wie so eine psychische Abhängigkeit dafür, dass er danach wieder nett ist. Mhm. Irgendwie. Also Mara, mehr kann ich dir nicht sagen, als das, was ich hier gesagt habe. Ich hoffe, dass das funktioniert und wünsche dir alles Gute, dass du da sauber rauskommst aus der ganzen Sache. Ja, danke schön. Viel Glück und alles Gute. Ja, danke schön. Tschüss, ciao. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute und für diese Woche. In der Technik heute Tim Dohnke. Ich möchte euch nochmal kurz hinweisen auf unser Thema am Mittwoch. Mittwoch heißt das Thema Verbrechen. Und ich möchte mit Leuten reden am Mittwoch, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, die schon mal Opfer eines Verbrechens waren, eines Überfalls, einer Vergewaltigung, einer Gewalttat oder eines Betruges. Ihr könnt euch per Mail anmelden. Montag sind wir wieder da mit einer freien Themennacht. Ja, und jetzt wünsche ich euch ein sehr schönes, hoffentlich sonniges Herbstwochenende. Macht's gut, bis nächste Woche Montag. Tschüss.